Der Gärtner. Nachdem der mit Beton ausgegossene Walnussbaum zwar weiterhin aufrecht gestanden, in den letzten 3 Jahren jedoch keine Nüsse mehr getragen hat, fällt der Gärtner ihn nun auf Geheiß des Hausherrn. Er zersägt den Stamm, spaltet die Stücke und stapelt die Scheite im Holzschuppen auf. Bei der Kirschernte stürzt der Gärtner von der Leiter und bricht sich ein Bein. 2 Monate muss er liegen, bis die Knochen wieder zusammengeheilt sind und er anfangen kann, wieder laufen zu lernen. Glücklicherweise verbringt der Sohn der Hausherren in diesem Sommer zum ersten Mal seine ganze Ferienzeit auf dem Grundstück. Er ist aus dem Heim entlassen und wohnt wieder bei seinen Eltern. Groß ist er inzwischen geworden und kräftig genug, um das Rasenmähen zu übernehmen. Nur der Pilz, der in diesem Sommer sämtliche Obstbäume befällt, bleibt durch die Krankheit des Gärtners zu lange unbemerkt. Und so findet dieser, als er zum ersten Mal wieder aufsteht, alle Äpfel und Birnen am Stamm verdorrt. Schwere Arbeiten kann der Gärtner nach seinem Sturz nicht mehr ausführen. Er geht seither nur noch langsam über das Grundstück, sammelt hier und da das herabgefallene Holz auf, schneidet die trockenen Blüten der Blumen und Sträucher, gießt Sträucher und Blumen 2-mal am Tag, einmal am frühen Morgen und einmal bei Einbruch der Dämmerung. Zu Beginn des Winters entleert er alle Wasserrohre im Haus und dreht den Haupthahn ab. Er schließt alle Fensterläden, die des großen Hauses und auch die des Badehauses unten am See. Der Hausherr übernimmt jetzt gemeinsam mit seinem Sohn den alljährlichen Auf- und Abbau des Steges. Als Ergänzung zum Ofen wird im Haus eine Nachtspeicheranlage errichtet, sodass das in den früheren Jahren geschlagene Brennholz leicht zur Beschickung des Ofens an kühleren Frühlings- und Herbsttagen ausreicht. Apfel und Birne erholen sich auch in den nächsten Jahren nicht wieder vom Pilzbefall. Spinnmilben befallen die Kirsche. Bei der Erweiterung der Müllgrube stellt sich überdies heraus, dass die Rohre zur Bewässerung der Obstwiese längst durchgerostet sind. Wasserrohre aber sind derzeit im privaten Handel nicht zu bekommen. Zum ersten Mal ist die Rede von einer Verkleinerung des gepachteten Grundstücks. Im Dorf wird erzählt, dass der Sohn der Hausherren schon etliche Mädchen nach dem Tanz oder einer anderen Festivität ins Badehaus geführt habe, um mit ihnen die Nacht dort zu verbringen, und dass in solchen Nächten der Gärtner unter dem Vordach des Badehauses auf einer Bank sitzend die Nachtwache halte, damit die Hausherrin nicht merke, was vorgeht. Vom Gärtner wisse man auch, dass, als der Sohn sich endlich mit einer jungen Frau aus Berlin verlobt, seine Mutter diese Verlobte bei ihrem ersten Besuch ausgerechnet im Badehaus unterbringt, um keine Handhabe für den Vorwurf der Kuppelei zu bieten. Darüber lacht man im Dorf. Nach der Heirat des jungen Hausherrn wird dem Paar ein Mädchen geboren. Und kaum, dass es 6 Wochen alt ist, bringen die Eltern es an den Wochenenden mit in den Garten und stellen den Kinderwagen mit dem schlafenden Säugling, wenn es draußen warm genug ist, unter den Rotdorn an den Rand der kleinen Wiese. Der Gärtner geht auf dem Grundstück herum, einen brennenden oder schon erloschenen Zigarrenstumpen im Mund, sammelt hier und da Reisig auf und stellt, als es heißer wird, 2-mal am Tag den Rasensprenger an, der die Beete und Wiesen bewässert, einmal vormittags und einmal am frühen Abend. Die junge Frau übernimmt, als der Gärtner die große Baumschere nicht mehr zusammenzudrücken vermag, das Beschneiden der Sträucher während des Frühlings und Sommers. Die nach wie vor fruchtlosen Obstbäume werden auf Geheiß des Hausherrn endlich von einem Bauern abgesägt und zerhackt. Die Scheite stapelt der Bauer im Holzschuppen auf. Der Gärtner sitzt, immer mit ein und demselben kalten Zigarrenstummel im Mund, jetzt viele Stunden am Tag auf der Schwelle des Bienenhauses. Die letzten Bienen seiner ehemals ganzen 12 Völker fliegen nach der Rodung der Obstwiese noch einige Zeit um die Stöcke herum und zerstreuen sich dann, um sich neue Brutstätten in den umliegenden Wäldern zu suchen. Manchmal setzen sich das kleine Mädchen und ihr Freund aus der Nachbarschaft zu dem Gärtner, der ihnen Tausendfüßler und Asseln zeigt, die in den alten Holzscheiten wohnen, und ihnen zeigt, wie man aus den ausgehöhlten Stecken des schwarzen Holunders ein Blasrohr bauen kann oder auf einem Fliederblatt pfeift.